Tag in Moll beginnt. Ein Regenguss begleitet mich. Auf dem Weg im Leben zu bestehen, all die Hürden und die Tränen und das Schicksal und das Sterben, bin ich denn alleine mit den Sorgen dieser Welt? Niemand ist zu sehen, Nebelwelt kalt, fröstelnd such ich Schutz im hier Asphaltherz. Kann es denn wohl sein, dass niemand ahnt, dass ich einsam und verloren bin, nach Hoffnung und Geborgenheit, strebendes, schwaches Individuum. Immer wenn ich träum, spür ich, ich bin nicht allein. Weiß ich, irgendwo wird ein anderes Wesen sein, das, wie ich versteht, dass es weitergeht, immer wenn ich träum. Ein neuer Tag in Weiß beginnt, die kahle Decke über mir. Das Neonlicht, das blendet Tag und Nacht, all die Schmerzen und die Schläuche und die Stummen. Wesen legen Hand an injizieren, inspizieren, es ist kalt. Ist irgendwo ein Mensch mit Mitgefühl fühlt, keinerlei Bewegung mehr körperlos. Kann es denn wohl sein, dass niemand dann, dass ich denke und Gefühle hab nach Hoffnung und Gesundheit, strebendes, schwaches Individuum. Immer wenn ich träum, spür ich, ich bin nicht allein. Weiß ich, irgendwo wird ein anderes Wesen sein, das, wie ich versteht, dass es weitergeht. Immer wenn ich träum. Ich bin nicht allein. Weiß ich, irgendwo wird ein anderes Wesen sein, das, wie ich versteht, dass es weitergeht, immer wenn ich träum. Immer wenn ich träum. Immer wenn ich träum, spür ich, ich bin nicht allein. Weiß ich, irgendwo wird ein anderes Wesen sein, das, wie ich versteht, dass es weitergeht, immer wenn ich träum. Immer wenn ich träum. Wo ist das irgendwo? Nirgendwo. Ich such das irgendwo. Wo, wo bist du? Wo bist du? Wo ist das irgendwo? Ich such das irgendwo. Wo, wo bist du? Wo bist du?